Willkommen zu einem neuen Toffer Offer Podcast und dieses Mal im Angebot die Kritik zu American Ultra. American Ultra, das muss man gleich mal vorab sagen, ist ähnlich wie bei Crimson Peak diese Woche ein Film, der falsch vermarktet wurde. Es ist ein schnell geschnittener Actionfilm und keine Kifferkomödie. Das ist leider etwas, was Studios immer wieder machen, dass sie einen Film anders vermarkten, um ein bestimmtes Publikum anzusprechen, weil sie sich erhoffen, dass dadurch mehr Leute in ihren Film gehen. Und das ist hier auch der Fall. Das wusste ich Gott sei Dank vorab, weil ich ein Interview mit dem Drehbuchautor des Films mir angeguckt habe, mit dem Max Landis. Max Landis hat unter anderem auch Chronicle geschrieben, der Superheldenfilm vor ein paar Jahren, der ja recht gut ankam. Und jetzt hat er eben auch American Ultra geschrieben und demnächst kommt auch noch Victor Frankenstein mit Daniel Radcliffe und James McAvoy von ihm in die Kinos. Also bei uns erst nächstes Jahr, aber in den USA noch dieses Jahr. American Ultra ist gemacht von Nima Nourizadeh. Ich glaube, den Namen habe ich jetzt ziemlich schlimm ausgesprochen, aber ich krieg's nicht besser hin. Der Herr hat bisher eben nur bei American Ultra Regie geführt und bei dem Film Project X. Ein Film, den ich mir auf gar keinen Fall angesehen habe damals, weil das einfach nur aussah wie Hangover für ein bisschen jüngere Leute. Ganz, ganz schrecklich, war auch so im Found-Footage-Stil gedreht und hat mich überhaupt nicht angesprochen. Aber das wusste ich gar nicht sogar vorab, bevor ich in American Ultra reingegangen bin, habe ich mir gar nicht angeguckt, wer Regie führt, weil der Film mich einfach so interessiert hätte. Die Besetzung ist gut und damit müssen wir uns auch ganz klar schon den positiven Seiten dieses Films nähern. Die Besetzung ist gut. Vor allem, was man herausheben muss, ist die Chemie zwischen Kristen Stewart und Jesse Eisenberg, die wirklich sitzt. Das passt wirklich. Die beiden haben schon mal in dem Film zusammengearbeitet, in Adventureland damals. Anderes Genre der Film, ganz anderes, aber die beiden, man merkt einfach, eben da kennen sich zwei Leute schon und die können richtig gut miteinander spielen. Die beiden nehmen auch ihre Rollen ernst und das ist das, warum ich das jetzt sage, ist, weil ich mich dazu später noch äußern muss. Weil es in dem Film ein bisschen komisch wirkt, dass manche Schauspieler an den Film ganz anders rangehen als andere. Diese beiden spielen ja im Grunde zwei Stoner-Heads, einfach nur so, die ja so durchs Leben wandern mit ganz einfachen Jobs, am besten immer Nachtarbeit, wo man seine Ruhe hat und chillen kann. Jesse Eisenbergs Figur, die eigentliche Hauptfigur, arbeitet in einem Supermarkt. Einfach nur die Nachtschicht, wo man nicht viel zu tun hat und er zeichnet so seine Comics vor sich hin. Und Kristen Stewart, weiß ich gar nicht mehr genau, was ihre Figur macht, aber auch irgendwas, wo sie wirklich ganz gechillt allein in dem Büro den ganzen Abend lang sitzt und sie niemand stresst. Und die beiden sind auch sehr gechillt, wie am Anfang das Ganze etabliert wird. Sie sind so ein sehr glückliches Loserpaar, wie Jesse Eisenbergs Figur es beschreibt. Und auf jeden Fall glaubt man den beiden sehr die Chemie ab zwischen ihnen. Also war kein großer Kristen Stewart-Fan, wie die meisten wahrscheinlich, wegen Twilight. Aber in diesem Film ist sie sehr gut und passend besetzt, gerade weil das eine Schauspielerin ist, die immer so ein bisschen unterkühlt wirkt. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum sie mich immer in so Sachen wie Twilight gestört hat, weil sie nicht sehr romantisch und leidenschaftlich wirkt. Sie ist eher eine ruhige Person und das passt aber hier natürlich perfekt. Und Jesse Eisenberg hat ja auch schon öfter Figuren gespielt, die ein bisschen. Ja, ein bisschen Eigensinn, ein bisschen awkward. Und das spielt hier natürlich wieder super zu seinem Vorteil in diesen Film mit rein. Und das hat er auch einfach drauf. Jesse Eisenberg ist ein guter Schauspieler in der Hinsicht. Diese Rollen hat er einfach drin, seit er Zuckerberg in dem Facebook-Film Social Network gespielt hat. Und auch hier wieder die beiden sind richtig gut und vor allem miteinander sehr gut. Der Film, wie ich gesagt habe, ist eher ein Actionfilm und wird falsch vermarktet. Wie ist die Action in dem Film? Sie ist eigentlich recht solide. Sind jetzt keine Szenen dabei, die irgendwie was vollkommen Neues wagen und vollkommen anders. Das, was in dem Film Neues ist, eben, dass man sagt, hey, wir nehmen jetzt eine Action-Story, die auch wirklich zu 90%, das kann man wirklich so vorneweg sagen, an die Bourne-Filme erinnert. Und das einzig Neue ist, dass man sagt, hey, was wäre, wenn das nicht irgendwie ein gebildeter Irgendwas-Typ ist, sondern ein Stoner einfach, der dann in so eine Szenerie reinfliegt. Deswegen gibt es schon ein, zwei so Jokes, die man auch aus Ananas Express erwarten würde, aber eben nicht hauptsächlich. Der Film ist auch nicht so super lustig. Also er hat schon witzige Szenen, Und auch Darsteller, also Tony Hale spielt zum Beispiel auch mit, der vor allem die nervösen und unsicheren Charaktere seit Arrested Development komplett drauf hat. Und deswegen, der Film ist schon auch witzig, aber es ist ein Actionfilm. Und diese Action ist eben sehr solide gedreht, es ist ein wenig Shaky Cam dabei, es ist in der Regel recht gut und klar gedreht, man versteht, was passiert ist und wer am Schluss am Boden liegt und warum. Und ja, das ist wirklich sehr gut. Womit man sich aber jetzt leider auch zu den negativen Punkten äußern muss, oder was heißt negativ, die Sachen, die halt nicht so ganz funktionieren, sind leider die Dinge, dass der Cast, Kristen Stewart und Jesse Eisenberg, sehr gut zusammenpasst und diese beiden auch dieselbe Art von Geschichte miteinander spielen. Also die sind tatsächlich sehr entsetzt über das, was ihnen am Anfang passiert und halten aber zusammen und nehmen aber ihre Figuren ernst. Also das ist nicht so eine Meta- Performance, wo man eigentlich selber sich sagt, das ist ja alles total albern. Die nehmen das schon ernst, diese Figuren. Die sind wirklich in Gefahr und die sind wirklich in dieser Action drin. Auf der anderen Seite haben wir Topher Grace, einen Namensvetter von mir, der den, ja, ich weiß gar nicht, welche Organisation das jetzt war, FBI, CIA, irgendwie sowas. Er spielt da so einen jungen Kerl, der da hoch hinaus will und deswegen sich von alten Projekten trennen möchte. Und deswegen wird ein Killerkommando auf Jesse Eisenberg losgehetzt. Und er ist eben der Typ, der da das Sagen hat. Und ich mag Topher Grace gerne, ganz ehrlich. Also ich fand die wilden 70er damals, diese Sendung, recht lustig, auch wenn es eine absolut standardisierte Sitcom war. Aber ich fand ihn da witzig und auch, dass er da ab und zu so ein bisschen eigentlich das nicht komplett ernst durchgespielt hat. Das hat da gut gepasst. Aber hier wirkt es deplatziert. Also die Witze, die seine Figur hat und auch die Reaktionen, die er dann abliefert auf bestimmte Szenen, sind halt eher so ein bisschen überdreht und es wird so ein bisschen overacted, was einfach im starken Kontrast dazu steht, dass halt dann Kristen Stewart und Jesse Eisenberg das Ganze sehr ernst spielen und dann eher der Witz darin liegt, was ihnen widerfährt, aber nicht der Witz darin liegt, was sie sagen. Und deswegen war da ein bisschen Bruch in den Darbietungen in diesem Film. Was auch noch nicht so ganz mir gefallen hat, war, dass der Film im Nachhinein, ich will nicht spoilern, aber im Nachhinein hatte der Film ein, zwei Logiklücken. Das ist kein Film, der sich super ernst nimmt, aber das waren so Logiklücken, wo ich mir sage, das hätte man ja locker vermeiden können. Das sind so Sachen, wo ein Drehbuch geschrieben wird und nur um am Ende einen Twist zu haben, hat man am Anfang Szenen drin, die am Schluss aber gar keinen Sinn mehr machen, wenn man sich den Film nochmal angucken würde. Und das ist ein bisschen schade, dass sowas heute noch passiert. Vor allem, weil dieser Drehbuchautor auf mich nicht wie jemand wirkt, der schlampig arbeitet oder so, aber da hat man vielleicht einfach gesagt, nein, wir müssen es ein bisschen spannender machen und deswegen machen wir jetzt das, packen wir da jetzt Szenen und Entwicklungen in diese Story rein, die hinterher dann keinen Sinn mehr machen, wenn man erstmal kapiert, was da alles vor sich geht. Und das Letzte, was mir auch nicht so richtig zugesagt hat, war, dass der Film sich ein bisschen anfühlt, als wenn er geplant wäre, um Fortsetzungen davon zu machen. Ich glaube nicht, dass es eine Fortsetzung von American Ultra gibt, aber der Film verkauft sich so ein bisschen auf die Art und Weise. Also, ich finde es nicht schlimm, wenn ein leichter Actionfilm sich nicht besonders erklärt. Also ich kann mir wunderbar sogar alte Schwarzenegger-Filme angucken und das ist überhaupt kein Problem für mich, dass die überhaupt keinen Sinn machen und unlogisch sind. Aber in dem Fall war es irgendwie so schon so ein bisschen, als wenn man mit dem Hammer mir auf den Kopf hauen würde. Hey, hier sind wieder Sachen und die wir nicht erklären und wir sagen euch ja nicht, wo diese Figuren herkommen und wie das alles dazu kam. Das wird so am Rande berührt, aber dann nicht richtig erklärt und dann. Man braucht es nicht, um den Film zu verstehen. Überhaupt nicht. Also der Film ist in sich vollkommen logisch und einfach. Aber es ist dann ein bisschen schade einfach, wenn sehr viele Figuren vor allem auch in dem Film dann drin sind letzten Endes, aber keiner von denen so richtig eine Geschichte bekommt, aber man das Gefühl hat, auf die Art und Weise, wie es etabliert wird zum Beispiel, bestimmte Figuren oder Handlungsstränge, da hat man das Gefühl, man müsste jetzt da wahrscheinlich dann noch später was dazu erfahren. Ähnlich wie bei Crimson Peak auch wieder, dass sich Sachen, das ist eine interessante Welt, gezeigt wird, die aber nicht so richtig sich erklärt. Vielleicht auch, weil der Film ja schon so ein bisschen eine Parodie auf die Bourne-Filme ist und man deswegen sagt, hey Leute, ihr wisst doch alle, wie das alles abläuft mit diesen Geheimagenten und mit diesem ganzen Zeug. Wir erklären euch das jetzt hier nicht nochmal. Aber es wirkt ein bisschen, also mir hat ein bisschen was gefehlt vielleicht. Aber ist jetzt nicht so super schlimm. Was ich leider noch ein bisschen schade fand, war, dass der Film nicht so witzig ist. Also mir war klar, dass das keine Kifferkomödie ist. Aber am Anfang hat man hier und da ein paar Jokes drin und die fand ich auch ganz nett. Und dann bleiben die einfach plötzlich aus. Also ohne dass man jetzt wirklich merkt, natürlich ändert sich der Ton des Films, je mehr die Action zunimmt. Aber ich finde, das wäre gerade die Kunst bei dem Film gewesen und das hätte ihn für mich deutlich besser gemacht, wenn er trotzdem ein Actionfilm wäre, der ein paar gute Witze reinbringt. Und wenn es auch nur One-Liner wären. Aber das bleibt dann irgendwie ab einem gewissen Punkt komplett aus. Und das fand ich ein bisschen schade. Und auch manche Witze fallen ein bisschen flach daher. Die sind nicht so richtig witzig und auch nicht so groß inszeniert oder irgendwie, dass man ihnen mehr Beachtung schenkt. Und das ist ein bisschen schade. Ein bisschen lustiger hätte der Film für mich schon sein dürfen. Aber wie gesagt, es ist ein solider Actionfilm. Und wer die Schauspieler mag und Lust hat, einfach mal abzuschalten, kann man sich American Ultra schon anschauen. In derselben Woche laufen ihm auch Crimson Peak und Black Mass an. Und wenn man mich jetzt vor eine Wand stellen würde mit einer Knarre am Kopf und sagen müsste, ich müsste mich für einen dieser Filme entscheiden, dann würde ich mich wahrscheinlich trotzdem für Black Mass entscheiden, auch wenn der bei mir auch nicht komplett super wegkam, der Film. Aber in der Woche sind einfach alle Filme ganz gut, aber keiner ist perfekt. Und alles sehr durchschnittliche, unterhaltsame Filme. Und die interessanteste Story hat halt Black Mass in dem Fall. Aber auch American Ultra ist kein schlechter Film. Solide Darbietungen, ganz gute Action, ganz nett. Aber auch nichts, was jetzt in den nächsten Jahren, glaube ich, sich zum großen Kult entwickeln wird. In diesem Sinne, bis zum nächsten Toffer Offer Podcast.